His spiritual eyes are so opened. Amen. Elisha never see with his natural eyes. Amen. If not, he will see the Syrian army. He will be panicked like the servant. Because he said, and he answered, fear not, for they that be with us. I can see what you cannot see. And more than they that be with them. And then Elijah prayed that his eyes be opened. Amen. Wir sehen in Vers 16, dass, so that they can see the same thing. Wir sehen, dass in Vers 16 Elia sagt, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und das zeigt uns, dass Elisas Augen einfach, Elisas geistliche Augen einfach die ganze Zeit geöffnet waren und dass er nie die natürlichen Augen erachtet hat, sondern immer nur die geistlichen Augen geöffnet hatte und das gesehen hatte, was der Knecht nicht gesehen hat. Und erst in Vers 17 sehen wir, dass er dann gebetet hat, dass die Augen, also die geistlichen Augen des Knechtes, ebenfalls geöffnet werden. Verset 16, Élisée répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Ça veut dire que, ça nous fait voir que les yeux spirituels d'Élisée, ils étaient toujours ouverts, et il voyait toujours à travers ses yeux spirituels et pas les yeux charnels. Parce que s'il faisait, il aurait peut-être eu aussi peur. On peut voir aussi, parce qu'il était capable, toujours avec ses yeux spirituels, il était capable à dire que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux que l'armée syrienne. Parce que ce qui était important pour lui, c'était ceux qu'il voit dans son monde, et son monde est le royaume des cieux. Et ça, tu peux seulement le voir avec des yeux spirituels. You can see two people here. I hope you understand. Just two people, Elisha and the servant. Their peace was not the same. Their joy was not the same. One was afraid, the other one was just cooler. One was in panic, the other one was cooler. Praise the Lord. Amen. We are to see with our spiritual eyes in a living church. If not, there will always be conflict. Wir sehen auch hier an diesem Beispiel, dass es zwei Menschen an demselben Ort ist mit denselben Gegebenheiten, aber der eine ist voller Angst und der andere ist total gechillt und total cool. Und das zeigt uns einfach, dass die geistlichen Augen es sind, die wir sehen sollten in einer lebendigen Gemeinde. Weil, und das für jeden Einzelnen, weil es kann nicht sein, dass einer Angst hat und einer mit den natürlichen Augen sieht und die andere Person mit den geistlichen Augen sieht. In einer lebendigen Gemeinde müssen alle die geistlichen Augen geöffnet haben. Und es ist sehr important, qu'on soit un dans l'Église, que tout le monde voit les choses avec leurs yeux spirituels. Parce qu'on peut voir dans l'exemple de Élisée et son serviteur que un était inquiet, avait peur parce qu'il voyait les choses avec ses yeux charnels, et l'autre était bien, était pas inquiet, était cool, était chill parce que il savait qu'il avait sa sécurité était dans le royaume des cieux, était, et ça il pouvait seulement voir avec ses yeux charnels. And that is the prayer we are able to pray for one another here. That our spiritual eyes, people's spiritual eyes to be open. Amen. To know, to see Christ, to know the true message of Christ. Amen. And understand it and get it. Und das ist auch das Gebet, das wir füreinander immer aussprechen sollten, genauso wie Elisa es für seinen Knecht gemacht hat, dass die geistlichen Augen bei jedem Einzelnen von uns geöffnet sind. Et c'est ça la prière qu'on doit même prier pour chacun d'entre nous, pour les uns et les autres, que chacun d'entre nous est capable à voir à travers leurs yeux spirituels et pas les yeux charnels. You know, because Elisha was, his spiritual eyes was always opened, then he was able to take authority over the problem, to solve the problem. Are you getting it? Yeah. If you read that verse 18, and when they came down to him, Elijah prayed unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness, according to, you can see, he now took authority over the problem. But if you are blind spiritually, the problem will consume you. Und wir sehen auch hier in Vers 18, dass Elisa befähigt war, über dieses Problem zu sprechen, über diese Situation zu sprechen, weil seine geistlichen Augen geöffnet waren. Und aufgrund dessen war er in der Lage, über dieses Problem zu sprechen. Und wir lesen das in Vers 18, dass der Herr auch gehandelt hat nach Elisas Wort, das Elisas ausgesprochen hat, und weil er einfach geistig gesinnt war, diese Sache auch passiert ist. Wenn du aber mit den natürlichen Augen siehst und natürlich gesinnt bist in dieser Situation, dann wird das Problem dich übermannen und du wirst nicht über das Problem herrschen können. Et c'est très important qu'on soit capable de voir les choses avec nos yeux spirituels, parce que si ton corps spirituel n'est pas ouvert, tu peux pas aussi résoudre les problèmes charnels. Tu n'auras pas autorité sur ces choses charnelles, parce que tu vas essayer de les résoudre d'une manière charnelle. Mais c'est seulement quand on est dans l'esprit, quand on est en Jésus-Christ, qu'on est au-dessus de tous ces problèmes et pas en dessous. C'est seulement là qu'on a l'autorité à travers Jésus-Christ, pas quand on est dans la chair. Praise the Lord. Alléluia. And you know, so also is our ears. Und genauso verhält es sich auch mit unseren Ohren. Et c'est la même chose avec nos oreilles. There is the supernatural ears that we have. Es gibt the spiritual ears. Es gibt auch übernatürliche Ohren, die wir haben, die geistlichen Ohren. On a aussi des oreilles surnaturelles, des oreilles spirituelles. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to hear him with the supernatural ears, which is the spiritual ears. Go to Matthew 13. Der Herr möchte, dass wir ihn mit den übernatürlichen Ohren, mit den geistlichen Ohren hören. Und wir lesen Matthäus 13. Et l'Éternel veut qu'on puisse l'entendre avec nos oreilles surnaturelles. On va lire Matthieu 13. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 13, vers 9. Matthäus 13, vers 9. You see what is there. He said, who had ears to hear, let him hear. Everyone have ears. There's no one born into this world without ears. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und alle Menschen haben Ohren. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mais on sait que tout le monde a des oreilles. You know, Jesus was not talking about the natural ears here, but the spiritual ears. Aber Jesus spricht hier nicht von den natürlichen Ohren, die jeder Mensch hat, sondern er spricht hier von den geistlichen Ohren. Mais Jésus-Christ ici ne parlait pas des oreilles naturelles, mais parlait des oreilles surnaturelles. Wir lesen Matthäus 11. Matthieu 11. Vers 15. Verset 15. You see the 15. Mm-hmm. Yeah. He that had ears to hear, let him hear. Jesus was always repeating it. Und auch hier sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Et Jésus-Christ l'a toujours répété, celui qui a des oreilles et qui l'entende. Amen. Amen. In Revelation 2:29. Look at it. Go there. Wir lesen Offenbarung 2:29. Revelation Apocalypse 2:29. 29. Apocalypse 2, verset 29. You see that? He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Amen. Praise the Lord. With your natural ears, you can never hear and understand Christ. The same, you know, this time let's go to Mark 4. Wir sehen auch hier, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, mit deinen natürlichen Ohren wirst du nicht in der Lage sein, Christus zu hören und zu verstehen. Wir lesen Markus 4. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et encore une fois, on peut voir que tu vas jamais comprendre ou alors entendre ce que l'Esprit de l'Église dit si tu n'écoute pas, ou si tu n'entends pas l'Église avec tes oreilles surnaturelles. On va lire Marc 4, verset. Praise the Lord. Hallelujah. Even in verse 9, said, and here, look at it again. Markus 4, vers 9. Marc 4, verset 9. Amen. Amen. And here that. And he said unto them, he that hath ears to hear, let him hear. And when he was gone, he was alone, they that were about him, with the 12, ask of he the parables. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. That's why without the spiritual eye, the spiritual ears, the spiritual understanding, there will be no living church. Und wir sehen auch hier, dass ohne den geistlichen Augen, ohne den geistlichen Ohren, ohne das geistliche Verständnis, kann eine lebendige Gemeinde überhaupt gar nicht existieren. Weil es erfordert die geistlichen Ohren und die geistlichen Augen, um Christus richtig zu verstehen. Jesus, Verset 10, pardon, quand il fut seul avec eux, nein, gar nicht, machen wir dazu. On a besoin de nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, nos corps spirituels, afin que une église vivante peut exister. Parce que sans nos oreilles, sans nos corps spirituels, on va jamais pouvoir faire la volonté de Dieu. Et si on fait pas la volonté de Dieu, cette église va jamais être une église vivante. Praise the Lord. Amen. Tiens, chante pour toi, c'est chiant. Amen. Amen. Then in verse 12. Verset 12. He said that seeing they may see and not perceive. Amen. Amen. You can never see with your, you know, your natural. Don't be blessed spiritually, please. Amen. The only people that can see are those that can see in the spirit. In Vers 12 lesen wir, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Das heißt, die einzig wahrhaftigen Leute, die Erkenntnis und Verständnis erlangen können, sind die Leute, wo die geistlichen Augen geöffnet sind und wo die geistlichen Ohren geöffnet sind. On va lire 11 et 12. Il leur dit, le secret du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais ceux du dehors, tout est présenté au moyen des paraboles, afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Et quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas. Donc, si tu n'es pas capable, on ne doit pas être aveugle ou sourd dans l'esprit. Parce que sans ça, on ne va jamais être capable de comprendre la parole de Dieu. You know that you pray the prayer of salvation and you are born again. It does not mean your spiritual eyes are open. Amen. It does not mean your spiritual ears are open. You know, the Holy Ghost needs your cooperation with the message, with the truth. Yeah. Then you act on it, then it opened. Until if you keep on fighting the message and you refuse to obey it, because the message is Christ, you are against Christ. Your spiritual, you will be blind spiritually and deaf spiritually. Dass du das Wiedergeburtsgebet gebetet hast, bedeutet nicht, dass deine geistigen Augen und deine geistigen Ohren automatisch geöffnet sind. Denn der Heilige Geist braucht erst deine Zustimmung und deine Zustimmung erfolgt, indem du dem Wort hörst und dem Wort gehorchst. Und erst wenn du dich dem Wort unterordnest, kann dein geistliches Verständnis und deine geistlichen Sinne geöffnet werden. Aber wenn du dich weigerst und dich immer noch gegen der Botschaft stellst, gegen die Gemeinde stellst, gegen Geschwister stellst, dann wird dein geistliches Verständnis und deine geistlichen Sinne nicht geöffnet bleiben und du wirst geistlich blind und geistlich taub bleiben. Donc, si tu n'es pas capable si tu es contre l'église par exemple, si tu es pas capable à entendre avec tes oreilles spirituelles, à voir avec tes yeux spirituels, ça veut dire que tu vas être automatiquement contre l'église. Donc juste parce que tu es né de nouveau, ça veut dire pas que tes oreilles spirituelles sont ouvertes ou que tes yeux spirituels sont ouverts. Donc ça veut, c'est quelque chose où tu dois inviter le Saint-Esprit et que tu dois le faire chaque jour, parce que si tu continues pas à le faire, c'est tôt ou tard tu vas être en dehors du Christ et ça veut dire que tu seras perdu, ouais. Comme dans ça. Praise the Lord. Amen. Verse 12 again. Verset 12 encore une fois. That say the Messiah are not perceived. He is not talking about the unbelievers. Even those in the church that refuse to believe the word of Christ and act on it. Und Vers 12 bezieht sich, Vers 12 bezieht sich nicht nur auf Ungläubige, sondern auch auf Menschen innerhalb einer lebendigen Gemeinde, die sich gegen die Wahrheit stellen, die sich der Wahrheit nicht unterordnen wollen, weil sie werden nicht dieselben Dinge sehen können und dieselben Dinge hören können, die aus der geistlichen Ebene oder beziehungsweise aus dem geistlichen Teil hervorkommen, sondern sie werden was anderes sehen und was anderes hören. Et dans verset 12, il parle pas des incroyants. Ça peut on peut parler même des enfants de Dieu qui sont même dans une église vivante, mais si ils sont contre, s'ils sont pas capables à continuer leur relation avec Jésus-Christ, à voir les choses avec leurs yeux spirituels et entendre les choses avec leurs oreilles spirituelles, ils vont toujours s'écarter de Jésus-Christ et ça va toujours créer des problèmes dans l'église même. And hearing they may hear and not understand. You can see their understanding. Why it's different from our understanding. Amen. He said, least at any time they should be converted. Without humility you can never be converted. Wir lesen hier, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden, aber ohne Demut wirst du auch nicht in der Lage sein, umzukehren. Et en verset 12 à la fin, de peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. Mais si tu te soumets pas à Jésus-Christ, si tu t'humilies pas à Jésus-Christ, tu vas pas te repentir, donc tu seras pas sauvé. Amen. Humility is the message that is preached. Listen to it and obey it. Act on it. Your action is needed. It's not I believe alone. I believe without action means you don't believe. Amen. Ja. Und sich zu demütigen bedeutet, der Botschaft zu folgen und der Botschaft zu glauben und nach dieser Botschaft zu handeln. Es reicht nicht nur zu sagen, okay, ich glaube, sondern es muss eine Handlung erfolgen, denn ohne Handlung kann keine Demut erfolgen oder beziehungsweise ist deine Demut da nicht sichtbar. On doit se soumettre à la parole qu'on entend ici. Parce que si tu n'es pas capable de te soumettre à la parole, tu vas... Enfin, come again, please. Mach mal nochmal. Vous êtes nochmal. Oder lass Mama sagen, dann mach ich das direkt von Deutsch. The last sentence that you said. That you need to... Without humility. Without humility. You cannot. You need Christ needs your humility. That is, you believe the word and act on it. Without action, there is nothing like I believe without action. Your humility means you believe the word and you act on it. And with saying you believe without action, it means you did not believe. Okay, donc. L'Éternel a besoin de qu'on s'humilie devant la parole. Et quand on s'humilie, ça veut dire pas seulement qu'on entend la parole, mais on agit aussi selon la parole. Parce qu'il n'y a pas de foi sans action. Donc quand on s'humilie, c'est un acte de foi, mais tu dois continuer ce pas et tu dois aussi agir selon la parole que tu as entendue. Praise the Lord. Alléluia. If you look at the Bible so many times, around 54 times, Jesus talks about those who have ears to hear, let them hear. Amen. 54 times. Those who have ears to hear, let them hear. Because he knows, he's talking about the spiritual ears, the spiritual eyes, the spiritual understanding, the spiritual everything. Because with the natural, you cannot know Christ. Amen. It's not possible. With your natural eyes, your natural understanding, natural ears, just like the ears you use to hear lies everywhere. You cannot use, you can never understand, you can never believe Christ. Yeah. wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, dann sehen wir, dass der Herr über 50 Mal immer wieder gesagt hat, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Weil er ganz genau weiß, wie wichtig es ist, dass deine geistigen Sinne geöffnet sind. Weil ohne diese wirst du niemals in der Lage sein, Christus, geschweige denn die Wahrheit zu erkennen und zu verstehen. Weil dieselben Ohren und dieselben Augen, mit denen du die natürliche Welt gesehen hast, mit dieselben Ohren, mit denen du die Lügen des Teufels aufgenommen hast, es können nicht dieselben Ohren sein, mit der du die Wahrheit von Christus annimmst, mit der du dich geschweige denn der Wahrheit unterordnest. Deswegen müssen deine geistigen Sinne geöffnet werden. Amen. Jesus Christ a dit 54 fois dans la Bible, ceux qui ont les oreilles vont qu'ils entendent. Donc c'est très très important. Et quand Jésus-Christ parlait des oreilles, il parlait des oreilles spirituelles. Parce que, encore une fois, avec tes yeux naturels, avec tes oreilles naturelles, tu ne vas jamais être capable d'avoir Jésus-Christ ou même comprendre Jésus-Christ. Donc tu dois d'abord entendre la parole, agir selon la parole, et là tu seras capable. Et là, Jésus-Christ lui-même va ouvrir ta compréhension spirituelle, surnaturelle, afin que tu puisses vraiment, réellement avoir une relation avec lui. Parce que tu ne peux pas renouveler tes pensées avec l'ancien système. Tu dois toujours prendre le nouveau système. Et celui-là, tu vas seulement l'accéder quand ton esprit est ouvert, quand ton corps spirituel est aussi accessible et aussi ouvert. Praise the Lord. Alléluia. 1 Peter said, obeying the truth is how we purify our soul. Amen. It means obeying the truth. The truth, the true message of Christ. Mm. Obeying it. Hear it, obey it is how you understand it. Every spiritual body that you have inside, they are open. In 1. Petrus lesen wir, dass indem wir der Wahrheit uns unterordnen und der Wahrheit gehorchen, so reinigen wir unsere Seele. Das heißt, wir ordnen uns der Wahrheit unter. Wir hören die Wahrheit, wir nehmen die Wahrheit an und dadurch wird unsere Seele gereinigt und unser geistliches Verständnis mehr und mehr geöffnet. Dans 1 Pierre, on peut voir que Pierre nous dit que c'est. Non, Paul nous dit que en entendant la parole de Dieu, quand on se soumet à la parole de Dieu, c'est comme ça que nos cœurs sont purifiés. Ouais. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Let me quick give this example again, to be born again. Amen. Ich gebe nochmal das Beispiel der Wiedergeburt. Je vais encore vous donner l'exemple du salut. When you prayed the prayer of salvation, you did not know and understand everything about salvation. Als du das Gebet zur Wiedergeburt gebetet hast, dann war dir noch nicht alles zum Thema Wiedergeburt und Errettung klar. Quand tu as fait la prière du salut, tu n'étais pas conscient de ce que tu disais ou tu n'avais pas compris totalement cette prière. But you believe Christ. Aber du hast prayed the prayer and you became saved in your spirit. That does not mean your understandings are open. Aber du hast Christus geglaubt und du hast das Gebet gebetet und du wurdest errettet in deinem Geist. Aber das bedeutet nicht, dass automatisch dein geistliches Verständnis direkt geöffnet wurde. Donc tu as prié la prière, même si tu n'avais pas compris, et ton esprit a été sauvé. Mais juste parce que ton esprit a été sauvé, ça ne veut dire pas que tu as compris le message ou... Das bedeutet nicht, dass dein geistiges Verständnis geöffnet wird. Et ça veut dire pas que ta compréhension spirituelle a été directement ouverte. Donc tes yeux ou tes oreilles spirituelles n'ont pas été directement ouvertes. Amen. Amen. That you believe and you pray the prayer and you became saved is a step forward. But that is not the end. Dass du den Worten geglaubt hast und das Gebet gebetet hast und errettet wurdest im Geist, ist ein Schritt nach vorne, aber es ist nicht die Endhaltestelle, sondern es geht weiter. Donc que ton esprit a été sauvé, tu crois maintenant en Jésus-Christ, mais ce n'est pas le fin du chemin, c'était seulement le premier pas. Understand it. You heard the word, you believe it, and you acted on it by praying the prayer. So you keep on hearing the word, that's the message of Christ. I keep on believing it, I keep on acting on it. I'm not doubting it. Amen. I'm not questioning it. Because you did not question your salvation. Also zu Beginn hast du dem Wort gehorcht, beziehungsweise du hast das Wort gehört, du hast geglaubt und danach direkt gehandelt. Und da wurdest du sozusagen beim ersten Schritt wiedergeboren. Aber es hört da nicht auf, denn du machst das immer kontinuierlich weiter. Du hörst das Wort, du hörst die Botschaft, beispielsweise immer sonntags, immer mittwochs. Du hörst das Wort. Nur in den Bible Studies. Oder auch in den Bible Studies, also jede Woche, jeden Tag hörst du das Wort, du hörst die Wahrheit, du glaubst an ihr und du setzt es direkt um, du handelst danach. Und das machst du immer wieder. Das heißt, es ist ein Schritt, den du immer wieder wiederholst. Donc, quand tu as été né de nouveau, tu as entendu la vérité, tu as entendu la parole de Dieu, tu l'as accepté, tu l'as cru et tu as agi selon sa parole. Et là, ton esprit a été sauvé. Mais après ça, tu continues avec ça. Donc, tu entends la parole de Dieu pendant les études bibliques, pendant les prédications le mercredi ou dimanche, ou même quand tu parles avec tes frères et sœurs. Donc, tu entends la parole. Tu la crois, tu agis selon cette parole et tu fais le prochain pas. Donc c'est à chaque fois tu répètes ce pas et c'est comme ça que tu continues sur le chemin, sur le droit chemin, sur le chemin étroit. Amen. Amen. You know, if you keep on acting on it, just like you became saved. You keep on acting on it, believing it, acting on it. You know, your understanding will become, will not, the opening of your understanding will be coming out. You will start understanding Christ more and more. And be one with him more and more. Und wenn du diese Schritte immer wieder wiederholst, genauso wie beim ersten Mal bei deiner Wiedergeburt, dass du das Wort hörst, dass du die Wahrheit hörst, dass du sie glaubst und dass du daran, dass du danach handelst, wird sich immer mehr und mehr dein Verständnis auch für die Wahrheit öffnen und dein geistiges Verständnis wird sich öffnen und der Heilige Geist hat Raum, um in dir zu arbeiten. Et si tu continues avec ses pas, c'est là que le Saint-Esprit va de plus en plus ouvrir ta compréhension pour Jésus-Christ. En même temps, ta relation avec Jésus-Christ lui-même va se fortifier parce que tu continues à faire des pas vers lui. Parce qu'il t'aide à plus le comprendre et plus tu agis selon sa parole, c'est, tu te rapproches encore plus de lui et c'est comme ça que tu comprends de plus en plus Jésus-Christ. Without your spiritual bodies being opened, you cannot walk with Christ. Solange dein geistlicher Körper, deine geistlichen Körperteile nicht geöffnet sind, wirst du niemals bis zum Ende mit Christus wandeln können. Et tant que ton corps spirituel, ta compréhension spirituelle du Christ n'est pas là, ne grandit pas, tu vas jamais être capable de continuer le chemin avec Jésus-Christ. You might try to start with him, but you cannot continue. Du wirst vielleicht versuchen, weiterzumachen, ihm anfangen, mit ihm zu beginnen, aber du wirst nicht in der Lage sein, diesen Weg fortzuführen. Tu seras pas capable de continuer ce chemin avec lui sans que ton corps spirituel, tes sens spirituels sont ouverts. You know, even the old Elijah, we don't talk about Elisha, but Elijah, when his spiritual eyes were opened, you know, he dealt with the prophet of Baal, 400 of them. And the king, but when his spiritual eyes were now blind, you know that your spiritual eyes are open does not mean they cannot be blind. I don't know if you understand. You need to allow it to be opened, and it must be forever. Wenn wir uns Elia beispielsweise als Beispiel ansehen, dann sehen wir auch, dass bei ihm seine geistlichen Augen geöffnet waren. Und er war in der Lage, beispielsweise vor den 400 Propheten zu stehen. Und mit Hilfe des Herrn hat er sie ja auch besiegt. Oder beziehungsweise konnte er sich verteidigen und den Herrn. Aber in der anderen Sekunde oder auf der anderen Seite hat er dann wieder seine geistlichen Augen sozusagen geschlossen und hat dann wieder in Angst gewandelt, nachdem er diesen Brief von der Frau bekommen hat. Und das bedeutet, dass nur weil deine geistlichen Augen geöffnet sind, heißt es nicht, dass sie nicht auch wieder geschlossen werden können. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass die geistlichen Augen auch geöffnet bleiben. Ouais, c'est très important que quand l'Éternel nous a rendu grâce et a ouvert nos yeux spirituels, qu'on les laisse aussi ouverts. On peut voir avec l'exemple d'Élie, en français, je ne sais pas. Il était capable à prêcher l'Éternel et montrer aussi au roi que ces 400 prophètes étaient des faux prophètes. Là, parce que ses yeux spirituels étaient ouverts. Mais quelque temps après, quand il a reçu la lettre de la femme, il était dans la crainte. Donc, juste parce que tes yeux spirituels sont ouverts une fois, ça ne veut dire pas que tu ne peux pas, encore une fois, aveugler dans l'esprit. Donc, tu dois continuer à inviter l'Éternel et continuer à agir selon l'Éternel afin que tes yeux spirituels, tes sens spirituels sont accessibles à Jésus-Christ pour toujours. A lot of God's, the so-called God children, they are spiritually blind. Viele sogenannte Kinder Gottes sind geistig blind. Beaucoup des soi-disant enfants de Dieu sont spirituellement aveugles. Amen. Mm-hmm. You can't be born again. But for your spirit, for your spiritual bodies to be opened, you need the truth. Du kannst wiedergeboren werden. Religion, through religion, they can never be opened. Du kannst wiedergeboren werden, aber dass deine geistigen Körperteile, dass deine geistigen Augen und Ohren geöffnet sind, erfordert die Wahrheit. Denn mit Religion und mit dem Geist der Religion wirst du niemals in der Lage sein, deine geistigen Augen, deine geistigen Ohren zu öffnen. Donc tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour garder tes yeux spirituels ouverts ou même pour les ouvrir au début. Tu vois, parce que tu vas jamais être capable d'ouvrir tes yeux spirituels avec la religion parce que la religion c'est la chair. Praise the Lord. Alléluia. Now we want to start. You can say Amen. Amen. Yeah, walk with Lord with this. Und das ist die Botschaft, mit der der Herr mich heute Morgen aufgeweckt hat. What I wanted to preach today is what we want to start now. Amen. Et c'est ça la prédication avec laquelle l'Éternel m'a réveillé ce matin. Et c'est maintenant qu'on va commencer avec la prédication. Let us go through some few things then. Let's continue from there. Und jetzt beginnen wir mit der eigentlichen Botschaft und dem eigentlichen Thema. Et c'est maintenant qu'on commence avec la prédication qui était prévue. Et on va un peu en parler, on va continuer comme l'Éternel nous guide. Amen. How to go to the Holy Spirit. Wie wir zum Heiligen Geist gehen. Comment on va vers le Saint-Esprit. And how to do things by faith. Und wie wir Dinge im Glauben tun können. Et comment on fait les choses dans la foi. Amen. Amen. I can see that, you know, sometimes I overrate people. I overrate you. Manchmal überschätze ich euch. Y a des moments où je vous surestime. Because I just say, go to the Holy Spirit. Thinking that you know how to go to the Holy Spirit. Denn ich sage oftmals zu euch, geh zum Heiligen Geist und gehe davon aus, dass ihr wisst, wie man zum Heiligen Geist geht. Parce que je vous dis, partez vers le Saint-Esprit et j'estime que vous savez comment aller vers le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, we are to understand Christ properly. He wants us to understand him. Wir sollten Christus richtig verstehen und er möchte, dass wir ihn richtig verstehen. Et on doit vraiment bien comprendre l'Éternel parce que l'Éternel, Jésus-Christ lui-même veut qu'on puisse bien le comprendre. If you look at Jesus, he himself overrated his disciples. Und auch wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, dass auch er seine Jünger überschätzt hat. Et on peut voir aussi que Jésus-Christ lui-même aussi, il a surestimé ses disciples. And that was why he was surprised when they told him, show us the Father. Deswegen war er überrascht, als die Jünger zu ihm sagten, Herr, zeig uns den Vater. C'est la raison pour laquelle il était surpris quand ses disciples lui ont demandé de leur montrer le Père. He said, they said, until you show us the Father, we will not be satisfied. Amen. Sie sagten zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Das heißt, wenn sie den Vater nicht sehen, genügt es ihnen noch nicht. Donc, et ils ont dit que si tu nous montres le Père, on sera satisfait. Donc s'il ne le fait pas, ils seront pas satisfaits. Praise the Lord. John 14. Wir lesen Johannes 14. On va lire Jean 14. Amen. Amen. If we read from one, verset 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. A troubled heart. Is your heart been troubled today? You have a troubled heart. Jesus, you know, he always keeps to his promise. He said, don't let your heart be troubled, but believe me. Vers 1 sagt der Herr, euer Herz erschrecke nicht. Glaub an Gott und glaub an mich. Und was erschreckt dich heute? Was ist es, was dein Herz heute zum Erschrecken bringt? Das ist das Problem, was dein Herz zum Erschrecken bringt. Denn der Herr sagt hier, glaub an ihm und halt an ihm fest. Jesus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Donc, quelle chose se trouble aujourd'hui? Tu dois être conscient que si tu as foi en Dieu, que ça a pas d'effet sur toi. Praise the Lord. Mm-hmm. Verse 2, in my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back. Praise the Lord. Mm-hmm. I love that. And receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Verse 4. Verse 4. Verset 4. Consider your variety from verse 4. Mm-hmm. Whither I go, you know, and the way you know. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. He said, you know the way, you know me. Are you getting it? Mm-hmm. You know everything about me. You know where I'm going to. Mm-hmm. Verse 5. Thomas said unto him, Lord, we know not without thou goest. Mm-hmm. And how can we know the way? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. You know, I can see Jesus overrating some people here. Mm-hmm. Amen. Okay. Wir sehen hier in Vers 4, dass Jesus hier die Jünger ebenfalls überschätzt hat. Denn in Vers 4 sagt er, wo ich gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Aber Thomas antwortet direkt den Vers danach und sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Das heißt, Jesus hat seine Jünger hier überschätzt und ist davon ausgegangen, dass sie Bescheid wissen. Mm. On peut voir dans Verset 3 et 4 que Jésus-Christ a surestimé ses disciples. Dans verset 4, il dit « Mais vous en connaissez le chemin. » Et dans verset 5, Thomas lui a répondu qu'ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne savent même pas où il va. Amen. Verset 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. If you have known me, you should have known my Father also. Amen. And from henceforth you know him and you have seen him. Then Philip, are you getting it? Somebody's popping up again. He said, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, have I been so long with you, and yet have thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. Amen. And how said thou then, show us the Father. Mm. Praise the Lord. Und wenn wir weiterlesen bis Vers 9, dann sehen wir, dass der nächste Jünger schon die nächsten Fragezeichen hat. Und dass Philipp, nachdem Jesus das gesagt hat, ihn fragt, Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus sozusagen verblüfft ist über diese Frage, weil er davon ausgeht, dass die Jünger doch bereits alles wissen und Bescheid wissen. Mm. Et on peut voir que qu'il les a vraiment surestimés parce que après avoir répondu à la question de Thomas, le prochain disciple lui a posé la prochaine question et il voulait dans verset 8 on peut voir Philippe intervint, Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit. Et on peut voir que Jésus-Christ dans sa réponse il était quand même étonné parce qu'il lui dit que Jésus lui répond et quoi lui répondit Jésus après tout le temps que j'ai passé avec vous tu ne me connais pas encore Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu peux dire, montre-nous le Père. Amen. Praise the Lord. Alléluia. I can see that I overrate you so many times. Because when I tell you go to the Holy Spirit or let the Holy Spirit direct you, I always think that or believe that you know how to go to the Holy Spirit. Amen. Und auch ich sehe, dass ich euch oftmals überschätze, wenn ich zum Beispiel zu euch sage, geh damit zum Heiligen Geist oder der Heilige Geist wird dich leiten, dann gehe ich davon aus, dass ihr wisst, wie ihr zum Heiligen Geist gehen könnt und wie es aussieht, wenn der Heilige Geist euch leitet. Et je suis conscient maintenant que je vous ai souvent surestimé, parce que quand je vous dis partez vers le Saint-Esprit, je croyais que vous savez comment entendre le Saint-Esprit et je pensais que vous savez partir vers le Saint-Esprit. You know, so many times before he will speak to you, He have already spoken to me. Amen. But so many times I will always want it to come directly from him to you. Mm. Amen. Mm. That's why I say I always say go to the Holy Spirit. Let him direct you. Mm. But I know, I already know. I know how the Holy Spirit speaks. And I know what he's going to speak to you if you really go to him. Mm. And not going to him when you are occupied by yourself. Yeah. Oftmals ist es so, dass ich die Antwort vom Herrn bereits erhalten habe, wenn ihr zu mir kommt und wenn ihr mir Fragen stellt. Aber ich sage immer, geht bitte damit zum Heiligen Geist, weil ich möchte, dass der Herr direkt die Antwort auch euch gibt. Aber ich weiß bereits, wie die Antwort lauten wird. Und deswegen vertraue ich darauf, dass der Herr sozusagen euch die Antwort auch gibt, wenn ich euch zum Heiligen Geist schicke. Parce que souvent, quand vous venez vers moi, par exemple, avec une question, par exemple, je vous dis souvent, partez chez le Saint-Esprit, il va vous répondre. Souvent, le Saint-Esprit m'a déjà donné la réponse. Parce que, et comme je connais le Saint-Esprit, je connais mon Père, je connais Jésus-Christ, je sais quelle réponse il va vous donner. Mais de temps en temps, je suis vraiment étonné avec quelle réponse vous venez vers moi. Et là, ça me fait voir que vous ne savez pas comment aller vers le Saint-Esprit. But when... And I see your decision. Mm-hmm. And I know that you did not really go to the Holy Spirit. Mm-hmm. Wenn ich aber anschließend eure Entscheidung sehe, die ihr trefft infolge dieser Situation, dann wird mir aufgrund eurer Entscheidung klar, dass ihr überhaupt gar nicht zum Heiligen Geist gegangen seid. Mm-hmm. Parce qu'encore une fois, quand je vois vos décisions après, je remarque que vous n'êtes pas parti vers le Saint-Esprit parce que cette décision ne montre pas que tu as été guidé par le Saint-Esprit. Because your decisions speak to me a lot. Denn die Entscheidungen, die ihr trefft, die sprechen zu mir sehr, sehr viel. Die sagen sehr viel aus. Parce que les décisions que vous prenez me parlent beaucoup, me disent beaucoup. Amen. And it's always saying you do not know how to go to the Holy Spirit. Und sie zeigt mir ebenfalls, dass ihr nicht wisst, wie man zum Heiligen Geist geht. Et ça me montre que vous savez pas comment aller vers le Saint-Esprit. I don't know how to walk by faith. Und ihr wisst nicht, wie man im Glauben wandelt. Or take decision by faith. Ihr wisst nicht, wie man im Glauben wandelt oder wie man eine Entscheidung im Glauben fällt. Et ça me montre que vous savez pas comment aller vers le Saint-Esprit et que vous savez pas prendre des décisions dans la foi. Praise the Lord. Mm-hmm. If I tell you go to the Holy Spirit and let him direct you, I may go and choose Christ and not go and disobey Christ. Mm-hmm. Wenn ich zu euch sage, geh zum Heiligen Geist und lass dich vom Heiligen Geist führen, dann bedeutet das, entscheide dich für Christus und nicht entscheide dich für das Fleisch und schau, was für das Fleisch am bequemsten ist. Mm-hmm. Et quand je vous dis partez vers le Saint-Esprit, je vous dis vas-y et choisis Jésus-Christ et pas de désobéir à Jésus-Christ ou de choisir la chair. Amen. Amen. It means go and check your heart. Which is your desire. Check your desire. Check your motive. Check your value. Check your focus. Amen. Amen. Are they or Christ or yourself? Es bedeutet, prüf dein Herz. Prüf deine Motive, prüf dein Verlangen, prüf das, was du haben möchtest. Ist das alles wirklich Christus oder ist es dein Selbst? Mm-hmm. Donc, quand je vous dis partir vers le Saint-Esprit, ça veut dire examine ton cœur, examine tes motifs, examine tes valeurs. Amen. Always may let all be Christ alone. Was ich damit meine ist, lass zu, dass alles Christus allein ist. Donc ce que je veux dire, c'est que permet qu'il s'agisse seulement de Jésus-Christ et de rien d'autre. Hébreux 12. Wir lesen Hebräer 12. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Hébreux 12. Hébreux 12. From verse 2. Verset 2. Hébreux 12, verset 2 et 3. Verset 2 et 3. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. For consider him Learn to consider him in everything, in all things. In Vers 3 lesen wir, achtet doch auf ihn. Und wir sollten lernen, wie wir Christus in allem erachten. Et verset 3 nous dit, pensez à celui qui a enduré de la peur des hommes. Et donc ça veut dire qu'on doit toujours penser à Jésus-Christ. Consider Christ alone and not Christ and you. Erachte Christus allein und nicht Christus und dein selbst. Donc on doit considérer, penser à Jésus-Christ lui-même, pas Jésus-Christ et ta propre personne. Consider Christ alone and not the easier way. Erachte Christus allein und nicht den einfachen Weg. Donc on doit choisir Jésus-Christ lui-même et pas le chemin qui est plus facile pour la chair. The way that seems right unto a man, that makes sense. Erachte nicht den Weg. There is more benefits. Erachte nicht den Weg, der für den Menschen als besser erscheint, als klüger erscheint, da wo es viele Vorteile gibt. Diesen Weg sollst du eben nicht erachten, sondern du sollst Christus allein erachten. Donc quand on dit on a pensé au Christ, on a considéré seulement Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne dois pas chercher une solution où, qui est agréable pour ta chair, où tu as un bénéfice de ta décision. Non, tu dois seulement voir Jésus-Christ et choisir seulement Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. It means God to know to take the decision. Will Christ be pleased with it? Will he praise him? Will he love it? The people got children. If something is, if you can get a job, and that job will take you away from him. Amen. It's not about the money. It's about Christ. You consider Christ always. What about, will it take me away from Christ? What about my relationship with God's children? Will I even be there for any of them any longer? Are you getting it? You consider Christ. That is how you go to the Holy Spirit. Then the Holy Spirit, then he can lead you. If not, yourself will lead you. Und Christus allein zu erachten bedeutet zu schauen, was würde Christus tun? Würde Christus diese Entscheidung gefallen, die du jetzt gerade fällst? Ist das eine Entscheidung, die dich weiter weg von Christus führen würde, die dich weiter weg von Kindern Gottes, weiter weg von der Gemeinde bringen würde? Beispielsweise, wenn du ein neues Jobangebot bekommst. Es geht nicht um das Gehalt und die Gehaltserhöhung, die du bekommst. Geht darum, ist es von Christus oder ist es nicht von Christus? Würde es deiner Beziehung zu Christus schaden oder nicht? Was würde Christus zu dieser Sache sagen, zu dieser Entscheidung sagen? Du erachtest Christus allein und dann kann der Heilige Geist auch arbeiten und kann der Heilige Geist dir auch die richtige Antwort geben, wenn du nur Christus siehst und wenn dein Fleisch und dein Selbst nicht im Weg stehen. Et quand tu choisis Jésus-Christ, tu dois vraiment seulement choisir Jésus-Christ et pas ta chair. Par exemple, si tu as une offre de travail, tu dois d'abord regarder, ok, est-ce que cette offre, si j'accepte ce nouveau travail, est-ce que ça va me rapprocher du Christ ou ça va m'écarter du Christ? Est-ce que même si tu gagnais 10 000 euros avant, après ça tu vas gagner 1 million d'euros? L'argent n'est pas nécessaire parce que c'est pas ce qui compte pour Jésus-Christ. Ce qui compte pour Jésus-Christ, c'est ta relation avec Jésus-Christ lui-même. Donc quand je parle de la relation avec Jésus-Christ lui-même, ça veut aussi dire, ok, est-ce que tu seras capable de encore partir à l'église? Est-ce que tu pourras avoir toujours une relation avec tes frères et sœurs en Christ? Tout ça est plus important que l'argent que tu vas gagner là. Et ta décision va aussi montrer ta maturité. Praise the Lord. Amen. Again, if I go to the, if I say to you, go to the Holy Spirit, let him direct you. I may go to Christ with an open heart. Wenn ich zu euch sage, geht zum Heiligen Geist und lass dich vom Heiligen Geist führen, dann meine ich damit, geh damit zu Christus mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Verständnis. Et quand je vous dis d'aller vers le Saint-Esprit et de vous laisser guider vers le Saint-Esprit, ça veut dire partez vers le Saint-Esprit et avec un cœur ouvert, pas avec des pensées ou avec une décision que tu as déjà prise, mais tu y vas, tu renonces à tout et tu vas avec lui sans avoir des idées déjà en tête. Donc tu vas seulement vers Jésus-Christ et tu permets qu'il s'agisse seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. And not when you have already taken decision in your heart. Und es geht nicht darum, also beziehungsweise wenn ich euch das sage, dann bedeutet das, dass ihr zu Christus gehen sollt mit einem offenen Verständnis und nicht mit einer Entscheidung, die ihr bereits getroffen habt, dass ihr euch bereits in eurem Herzen entschieden habt, den einen Weg zu gehen und nicht offen seid für dem, was der Herr euch sagen möchte. Et quand vous y allez, quand vous partez vers l'Éternel, vous y allez avec un cœur ouvert, avec une compréhension ouvert, pas avec une décision que vous avez déjà prise. Après, vous allez vers Jésus-Christ pour vous laisser, pour qu'il puisse vous confirmer l'idée que vous avez déjà, la décision que vous avez déjà prise, non? Amen. And not when your heart is already full of yourself. Und nicht wenn dein Herz schon voll ist von deinem Selbst. Et pas quand vos cœurs sont déjà remplis de vous-même. Amen. Amen. You don't need separation from the church before you go to the Holy Spirit. Du musst dich nicht vorher irgendwie von der Gemeinde absondern oder erstmal irgendwie. The only place you know is the church. Du musst dich nicht von der Gemeinde absondern oder vom Kindergottes absondern, um irgendwie 3 Tage die Stimme vom Herrn zu hören oder erstmal irgendwie alleine Zeit zu verbringen und dich erstmal von der Gemeinde abzusondern, um den Herrn richtig zu hören. Denn die einzige Stimme oder beziehungsweise der einzige Ort, wo du den Herrn wahrhaftig hörst, ist das Haus Gottes, sind Kinder Gottes. Tu dois pas t'écarter des enfants de Dieu ou t'écarter de l'église afin de vraiment entendre la voix de Dieu, parce que tes frères et sœurs en Jésus-Christ vont te donner seulement Jésus-Christ. Donc c'est là que tu entends la parole de Dieu, parce que tes frères et sœurs en Jésus-Christ sont le Christ que tu peux voir ici sur terre. Amen. Amen. The time has gone. We are going to close now. I will quickly round up some few areas then. It's three, is it not three? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know. They're just a few. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, I was once religious. Ich war einst religiös. Just like Paul. Il fut un temps où j'étais religieux comme Paul. I thank Jesus that I was not so deep in it. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass ich nicht so sehr so tief verwurzelt war in dieser Religiosität. Et je remercie l'Éternel que j'étais pas vraiment vraiment vraiment raciné dans cette religion, dans la religion. You are so deep, you have been so deep in religion for Jesus to save you. Because you'll be like the Pharisees. Wenn du so tief in die Religion steckst, wird es sehr, sehr, sehr schwierig sein, dass der Herr dich da rausholt, weil du wie ein Pharisäer sein wirst und dich verhalten wirst, vielleicht ohne dass du es überhaupt weißt. Und dein Herz einfach schon so, deine Tafel auf deinem Herzen schon so voll ist mit Religion, dass es schwierig sein wird, diese Tafel erstmal sauber zu machen und mit der Wahrheit sozusagen nochmal zu überschreiben. Si tu es vraiment rempli dans la religion, tout ce que tu as entendu là, ce que tu as vu, va créer ta propre compréhension de l'Éternel, va créer ta propre compréhension de Jésus-Christ. Et si tu as vraiment réellement une relation avec Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, tu dois d'abord effacer tout ce que tu as écrit dans ton cœur afin de pouvoir tout remplir avec Jésus-Christ. Et si tu as vraiment été raciné dans la religion, par exemple, tu as beaucoup plus à effacer comparé à une personne qui n'a pas été vraiment racinée dans la religion. Praise the Lord. Alléluia. You know, religion, if you want to prove, it's like the Old Testament. We are not believers of the Old Testament. The Bible calls us the minister of the New Testament. That's who we are. Amen. He said the old kill it, but the spirit give life. We go there on Wednesday. Amen. Mm-hmm. You know, for them, then, it was right then. Those things were right then. You remove yourself from the people. You separate yourself. You go into fasting without food. You put on sackcloth. You know, there are out there, you know, you understand, because you want to be close to God. But now, the Lord said, I will not leave you, I will not forsake you. 24/7. You know, I don't need to separate myself from anything before I'm in the presence of the Lord, because I'm always in His presence. I'm always one with Him. Und uns muss klar sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem alten Bund im Alten Testament und zwischen der Zeit, in der wir jetzt leben, mit dem neuen Bund. Weil im Alten Testament war es üblich, dass die Leute sich abgesondert haben, um intime Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Dass sie beispielsweise auf Sachen verzichtet haben, dass sie Abstand genommen haben von Menschen, nicht mehr gesprochen haben, dass sie Trauerkleidung anhatten, damit sie den Herrn besser hören. Und das war damals in dieser Zeit so üblich, in der Zeit vom Alten Testament. Aber in der Zeit, in der wir jetzt leben, wir leben jetzt in der Zeit von Christus und in der Zeit, in der wir mit Christus haben und den Heiligen Geist, den wir haben, haben wir immer eine Beziehung zu Christus und sind immer, wenn wir mit einem offenen Herz sind, in der Lage, den Herrn zu hören. Und deswegen brauchen wir uns nicht physisch von Menschen abzusondern, von der Gemeinde abzusondern, auf Dinge zu verzichten, um den Herrn besser hören zu können. Ja. Et, dans l'Ancien Testament, par exemple, là, c'est vrai que les gens devaient faire des jeûnes de prière, par exemple, ou alors s'écarter un peu des gens pour plus pour fortifier leur relation avec Dieu, Dieu le Père, ou alors pour entendre mieux la voix de Dieu. Mais depuis Jésus-Christ, on est maintenant en relation, chaque jour en relation avec Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de s'écarter de l'Église, de nos frères et sœurs, pour plus entendre la voix de Dieu, parce que on va l'entendre à travers nos frères et sœurs et à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, on n'a plus besoin de faire quelque chose afin qu'il puisse nous parler. Parce que si on est concentré sur lui, automatiquement, on va entendre sa voix et on n'a plus besoin de s'écarter ou quoi que ce soit de l'Église. Parce que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais la Bible... What did you say? We are minister now of the New Testament. Ouais, parce qu'on est maintenant des ministres du Nouveau Testament, pas de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Amen. You know, you know me so well. All these messages, they are coming from him. I'm not clever enough to get it. They are coming from him. Und er kennt mich gut. Ich bin noch nicht mal ausgefuchst genug, um mir diese ganzen Botschaften hier auszudenken, sondern all die Botschaften, die ihr hört, kommen von Christus selbst. Et vous connaissez, je suis pas aussi intelligente que tous ces messages viennent de moi-même. Tous ces messages viennent du Saint-Esprit. And I never separate myself from anybody to hear his voice. Even when I'm speaking to people, I hear his voice. Und um diese Botschaften zu hören oder um die Stimme vom Herrn zu hören, vom Heiligen Geist zu hören, sondere ich mich nicht explizit von Leuten aus oder nutze irgendwie alleinige Zeit, um vom Herrn zu hören, sondern ich bin immer umgeben von Leuten und selbst wenn ich mit Leuten spreche, höre ich immer noch die Stimme vom Herrn. Et voilà, je me sépare jamais du Saint-Esprit. Et même quand je parle avec une personne, j'entends toujours la voix du Christ parce que je me sépare jamais du Christ. Praise the Lord. Alléluia. We should know who we are. Wir sollten wissen, wer wir sind. On a savoir qui on est. We have to understand this period. Wir sollten diese Zeit, in der wir uns befinden, richtig verstehen. On doit vraiment comprendre cette période dans laquelle on se trouve. The old ways was not perfect. That's why the new way is here right now. Die alten Wege im alten Bund waren nicht perfekt und deswegen war dieser neue Weg, in dem wir uns jetzt befinden, erforderlich. Le chemin dans l'Ancien Testament n'était pas parfait, c'est pour ça que Jésus-Christ était nécessaire afin de nous montrer le nouveau chemin qui est parfait. Now the blood of Jesus purges our body, it cleanses our body. The Old Testament, the temple was a building, but now praise the Lord. Hallelujah. I will close. I would want us to close with just this place. Let's go to 2 Corinthians 3. Wir lesen 2. Korinther 3. 2 Corinthians 3. 2 Corinthians 3, verse 6. Vers 6. You see that? Verse 3. Chapter 3, six. Verse 6. He said, who also have made us able ministers of the New Testament, not of the latter, but of the Spirit. For the latter killeth, but the Spirit gives great life. Amen. 2 Corinthians 3, 6. der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Amen. Celui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Praise the Lord. Car la loi est avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit lui communique la vie. You didn't read the whole, so I finished it. Praise the Lord. Merci, maman. Praise the Lord. That's all. You can see, you know, we are different. Wir sehen hier, dass wir anders sind als die Leute im Alten Bund. On peut voir qu'on est différent. I thank the Lord for those in this ministry. Und ich bin dem Herrn dankbar für die Leute hier in dieser Gemeinde. Et je remercie l'Éternel pour les gens ici dans cette église. I thank the Lord for the message he gives us here. Ich danke dem Herrn für die Botschaft, die er uns hier gibt. Et je remercie l'Éternel pour le message qu'il nous donne ici. It is different and it is common, but it is not. You know, but they are not lies. They are the truth. Sie ist anders und sie ist nicht gewöhnlich und nicht anderen Leuten gewohnt, aber sie ist die Wahrheit. Elle est différente et elle n'est pas commun, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. And I'm so proud. I'm so, you know, I'm happy that those of you that are here hearing the message, because it's a big deal. Yeah. Und ich bin froh für diejenigen, die hier in der Gemeinde sind und diese Botschaft hören können, weil es ist wirklich was Großes ist und eine Ehre ist und keine Selbstverständlichkeit ist, die Wahrheit zu hören. Et je suis, et je remercie l'Éternel pour tous ceux qui sont capables à venir chaque mercredi, chaque dimanche ici pour entendre la vérité et aussi après agir selon la vérité. Like Jesus also said, the prophet and all the old, they were seeking. Hungry of to hear what you hear. And we all know a lot of people, religious people that are looking for to hear what you hear today. There are so many. So somebody to carry bomb and explode. He thinks he's hearing the right thing. They are looking for something. They want to hear what you hear. But they cannot get it. Amen. You should be grateful. It is a privilege. Be grateful to Christ Jesus that you are part of the chosen that are hearing the true message of Christ. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Wir sollten dankbar sein, dass wir dieses Privileg haben, die Wahrheit, die Botschaft von Christus wahrhaftig zu hören, weil so viele Menschen sind in Religion gefangen, sind in anderen Lügen gefangen und wünschen sich, die Wahrheit zu hören. So viele Menschen sind bereit, sich selbst umzubringen für die vermeintliche Wahrheit, aber leben doch nicht in der Wahrheit, sondern in der Lüge. Das heißt, wie viele Menschen sind auf der Suche nach der Wahrheit? Und wir haben das Privileg, diese Wahrheit immer wieder zu hören, immer wieder vom wahrhaftigen Gott zu erhalten. Das ist ein Privileg und wir sollten dankbar sein, dass wir dieses Privileg haben. Et on doit être conscient que c'est vraiment un privilège qu'on a d'avoir une église vivante où on peut venir à chaque moment et entendre la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens religieux dans le monde qui cherchent exactement ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, un musulman, un extrémiste qui va se tuer et il cherche quelque chose, il cherche la vérité. Et nous, on l'a. Donc on doit vraiment être... Donc on doit vraiment être... Reconnaissant. On a vraiment être reconnaissant envers l'Éternel parce qu'on a c'est vraiment un privilège qu'on a et on doit aussi continuer à vivre selon la vérité. Und selbst die Propheten zur damaligen Zeit haben geeifert, das Wort zu hören, was wir heute hören. Selbst sie sind sozusagen neidisch darauf, dass wir in dieser Weltzeit jetzt dieses Wort hören, was wir jetzt zu hören kriegen, und sie ist damals nicht. Das heißt, es ist nochmal ein großes Privileg, dieses Wort direkt vom Herrn zu bekommen, direkt vom Heiligen Geist zu bekommen. Et c'est vraiment un privilège parce que même les prophètes dans l'Ancien Testament nous enviaient parce que voulaient aussi entendre une fois être dans l'entendre de la grâce, mais aussi entendre la vérité comme on l'entend aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. So we close with here. On Wednesday we continue as the Lord directs us. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. On va continuer mercredi. Auguste.